Wir haben nicht die Absicht, meine Damen und Herren, Ihnen potemkinsche Dörfer vor Augen zu führen. Sie können sich in Deutschland mitten unter unserem Volke bewegen, können dieses Volk bei der Arbeit und bei der Festesfreude sehen und werden wahrscheinlich an den lachenden Gesichtern der Bürger unseres Volkes feststellen können, dass man das, wenn man alles andere auch, dass man das aber nicht befehlen kann, sondern dass das deutsche Volk in der Tat in den vergangenen 3,5 Jahren besser und glücklicher geworden ist. Es wird auch vielfach der deutschen Presse der Vorwurf gemacht, dass sie nicht mehr nach freier Meinung schreiben dürfe. Ich bitte Sie, meine Damen und Herren, zu bedenken, in welchem Zustande wir dieses Land übernehmen mussten und sich die großen Krisen vor Augen zu halten, die wir in diesen 3,5 Jahren zu überwinden hatten, um sich einen Begriff davon zu machen, dass Deutschland in den vergangenen Jahren wertvolleres und besseres zu tun hatte, als eine uneingeschränkte öffentliche Meinung am Ende in einer geistigen Anarchie ausmünden zu lassen.